Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Alexander von Humboldt. Bis ans Ende der Welt. Ein Feature von Robert Steutner. Was ist los? Die Bücher! Komm noch! Die Bücher! Und die Köpfe runter! Das Segel reicht! Ja, na los! Die Präparate! Hilft das Wasser rauszuschöpfen! Die Manuskripte! Wir müssen sie retten, sonst war die ganze Arbeit umsonst! Erst sollten wir uns retten, finden Sie nicht? Oh! 6. April des Jahres 1800. Mitten auf dem Orinoco, einem mächtigen Strom im nordöstlichen Teil Südamerikas. Ein großes Segelkanu, eine Lancha, wird vom starken Wind hin und her geworfen. Die vier indianischen Ruderer stemmen sich verzweifelt gegen die Wellen. Doch immer mehr Wasser dringt in das Boot. Das Ufer ist schon über eine halbe Meile weit entfernt. Und alle Männer an Bord wissen, dass es im Fluss nur so von Piranhas und Krokodilen wimmelt. Großen Mohrenkaimanen, die bis zu 6 Meter lang werden und nicht einmal vor Riesenschlangen wie der Anaconda Halt machen. Sollten sie sinken, wären sie leichte Beute. Ich habe es gleich gesagt. Wie konntet ihr mit diesem schlechten Segelwerk so hart an den Wind fahren? Besonders einer hat allen Grund, sich Sorgen zu machen. Der preußische Baron Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, kurz Alexander. Der so vielseitig begabte Naturforscher kann nämlich eines nicht: schwimmen. Wir müssen ans Ufer, bevor es uns noch weiter auf den Fluss hinaustreibt. Aimé Bonpland, seit 2 Jahren treuer Weggefährte Humboldts, kann schwimmen. Während der junge Baron hektisch versucht, seine wissenschaftlichen Aufzeichnungen vor den Fluten des Orinoco zu retten, behält Bonpland die Nerven. Eine heftige Windböe peitscht auf das überladene Boot. Es schwankt bedrohlich, immer mehr Wasser läuft hinein. Das ist nicht dein Ernst. Du liebe Güte! Ohne einen weiteren Gedanken an sein eigenes Leben zu verschwenden, springt Bonpland in das schlammige Wasser. Alexander! Unsere Lage war schrecklich. Selbst wenn wir der Wut der Wellen und der Gefräßigkeit der Krokodile entkommen wären, würden wir im Dschungel vom Hunger oder von den Jaguaren verzehrt worden sein. Es ist aus, dachte ich. Schnell, schnell, desto leichter der Tod. Doch das Schicksal wollte nicht, dass wir umkommen. Nein, das Schicksal hatte etwas anderes vor mit Alexander von Humboldt, dem zweiten Entdecker Amerikas. 3 Jahre später, nachdem er und sein treuer Freund Aimé Bonpland 16.000 Seemeilen und viele tausend Kilometer durch den südamerikanischen Dschungel zurückgelegt und das Hochgebirge der Anden, Mexiko und Kuba durchwandert haben, wird er nach Europa zurückkehren. Unversehrt, kerngesund und voller neuer Erkenntnisse über die Natur und ihre Zusammenhänge. Er wird die Wissenschaft in fast allen Bereichen revolutionieren und zum Idol ganzer Generationen von Naturforschern werden. Er wird später als flammender Gegner der Sklaverei in den US-Wahlkampf eingreifen, die Unabhängigkeitsbewegung der südamerikanischen Kolonien unterstützen und wegen seiner Berühmtheit sogar von Napoleon Bonaparte beneidet. Man wird Straßen, Plätze, ganze Städte nach ihm benennen, Berge und Flüsse, eine Pinguinart in der Antarktis und den größten Gletscher Grönlands, eine kalte Meeresströmung im Pazifik und einen Asteroiden, der seine Bahnen zwischen Mars und Jupiter zieht. Kein Name taucht auf den Landkarten der Welt so häufig auf wie der Name Humboldt. Doch beginnen wir am Anfang, wie es sich für eine gute Geschichte gehört. Der wichtigste Teil ist die Zusammenfügung der Geschehnisse, Demzufolge enthält jede Tragödie notwendigerweise das Königreich Preußen im Jahr 1781. Ein schmuckes Anwesen am großen Malchsee, nordwestlich von Berlin. Schloss Tegel. Oder wie Alexander von Humboldt es später nennt, Schloss Langweil. Alexander? Ja? Euer Vater wollte, dass ich euch die bestmögliche Erziehung angedeihen lasse. Und genau das werde ich tun. Verzeihung, Herr Kund. Ich war in Gedanken. Das ist mir nicht entgangen. Also gut, Wilhelm. Wilhelm, Alexanders zwei Jahre älterem Bruder, fällt das Lernen leicht. Schon früh spricht er fließend Griechisch, Latein und Französisch. Der zwölfjährige Alexander hingegen träumt sich lieber an ferne Orte. Weg von der bürgerlichen Enge eines preußischen Landguts, hinein in die große, weite Welt. Alexander, wie wollt ihr nur jemals Aristoteles begreifen, wenn ihr statt zu studieren eure kostbare Zeit mit diesen Abenteuerromanen vergeudet? Das sind keine Abenteuerromane, es sind Reiseberichte. Bougainville und Forster sind um die Dem Welt jungen Alexander sind die endlosen, knochentrockenen Lehrstunden zuwider. Sie haben es erlebt. Mit Ausnahme des Zeichenunterrichts, in dem er großes Talent zeigt. Oft klagt er über Kopfschmerzen, nicht selten ist er krank. Man behandelt ihn und seinen Bruder wie kleine Maschinen und drillt sie regelrecht für ihre zukünftige Karriere im preußischen Staatsdienst. Wo ist da der wissenschaftliche Wert? Neben dem strengen Hauslehrer Gottlob Johann Kund, der nach dem Tod des Vaters im Jahr 1779 für die Erziehung sorgt und auch die wirtschaftlichen Belange der Familie regelt, werden die Humboldt-Brüder von einer ganzen Heerschar Professoren unterrichtet. Mathematik, Geschichte, Altgriechisch, von morgens bis abends, Tag ein, Tag aus. Lernen, lernen, lernen. Freizeit gibt es so gut wie keine. Auch die Mutter, Marie Elisabeth von Humboldt, bekommen sie kaum zu Gesicht. Sie gilt als kühl und unnahbar. Ich fühlte mich eingeengt, engbrüstig. Ein unbestimmtes Streben nach dem Fernen und Ungewissen. Alles, was meine Fantasie stark rührte, die Gefahr des Meeres, der Wunsch, Abenteuer zu bestehen und aus einer alltäglichen, gemeinen Natur mich in eine Wunderwelt zu versetzen, reizte mich damals an. Ich werde auf einem Schiff über das Meer fahren, von grünen Bergen auf die Südsee hinabblicken, wie Vasco Núñez de Balboa, und Abenteuer erleben wie James Cook. Ich werde reisen bis ans Ende der Welt. Träum weiter, Alexander. Du wirst schon sehen. Eines Tages wird sich dieser Traum erfüllen. Ich weiß es genau. Und er behält recht. Doch bis Alexander von Humboldt seinen Fuß zum ersten Mal in die neue Welt, die geheimnisvollen Tropen Südamerikas, setzt, vergehen noch mehr als 15 mal langweilige, mal turbulente Jahre. Sapere aude. Was Kant damit sagen will, ist doch, dass man sich nicht unkritisch die Anschauung anderer zu eigen macht. 5 Jahre später, 1786. Ganz klar, im Salon von Henriette Herz, einer jungen und sehr schönen Berliner Dame. In den sogenannten Salons tummeln sich die Freigeister und Künstler jener Tage. Es ist das Zeitalter der Aufklärung. Altes wird in Frage gestellt, neue, moderne Ideen von Mensch und Gesellschaft rütteln an den Grundfesten von Kirche und Königtum. In Frankreich wird es deshalb schon bald zum Volksaufstand, der Französischen Revolution, kommen. Habt den Mut, euch eures eigenen Verstandes. Alexander ist jetzt knapp 17 Jahre alt. Aus dem kränklichen Jungen ist ein redegewandter junger Mann geworden. Groß, schlank, gut aussehend, mit grauen Augen, wilden Locken und einem markanten Kinn. Ein charmanter Rebell und nicht selten auch ein Lästermann. Seinen beißenden Spott über die herrschenden Zustände im Königreich Preußen schüttet er nur allzu gern vor prominentem Publikum aus. Die Leute lieben ihn. Er ist der Mittelpunkt jeder Party. Alexander ist leider schrecklich eitel. Seine Ruhmsucht und sein loses Mundwerk werden ihm noch zum Verhängnis werden. Beklagt sich sein Bruder Wilhelm des Öfteren bei Freunden, obwohl er selbst kaum weniger selbstverliebt auftritt. Er redet dauernd von den Tropen und sieht sie schon auf einem Schiff den Äquator kreuzen. Um jeden Preis will er etwas Nützliches leisten und die Welt glücklicher machen. Edle Einfalt. Wilhelm kann noch nicht ahnen, dass sein kleiner, schwärmerischer Bruder tatsächlich genau das tun wird. Auch er selbst wird viel Nützliches leisten. Gut 20 Jahre später, 1809, wird er zum Geheimen Staatsrat, also zum Minister, ernannt. Unter seiner Leitung kommt es zu einer grundlegenden Bildungsreform im Königreich Preußen, aus der das moderne Schulsystem hervorgehen wird. Ihm ist es zu verdanken, dass immer mehr Kinder eine ordentliche Schule besuchen können, nicht nur die Zöglinge reicher Herrschaften. Keine Selbstverständlichkeit in diesen Zeiten. In die weite Welt zieht es Wilhelm von Humboldt allerdings nicht hinaus. Im Gegensatz zu seinem von Fernweh geplagten Bruder wird er Europa nie verlassen. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden ist, glaube ich, der, dass Wilhelm behauptet, man müsse nicht reisen, um die Welt zu verstehen. Man könne das über Bücher nachdenken, wie auch immer. Während in Alexander ganz früh dieser Trieb, wie er sagt, des Weggehens und des Kennenlernens der Welt und anderer Länder und Kulturen und so weiter schon wirkt. Werner Biermann ist Filmemacher und Autor und hat lange Zeit in Südamerika gelebt. Schon seit über 25 Jahren folgt er den weit verzweigten Spuren des Alexander von Humboldt. Werner Biermann wird uns auch auf unserer Reise durch das Leben des weltberühmten Forschungsreisenden begleiten und uns viele spannende Geschichten über Alexander und seine Abenteuer erzählen. Zurück ins Jahr 1788. Beide Humboldt-Brüder studieren jetzt in Frankfurt an der Oder, gut 100 Kilometer von Berlin entfernt. Auf Wunsch des strengen Hauslehrers Kund und der nicht weniger strengen Mutter muss Alexander Kameralwissenschaft belegen, Volkswirtschaft ausgerechnet. Das Studium ödet ihn an, genau wie der jahrelange trockene Unterricht, den er schon daheim erdulden musste. Aus Wilhelm machen Sie einen Juristen. Und von mir erwarten Sie, dass ich dereinst seiner Majestät als Staatsbeamter diene. Ganz wie mein Herr Papa. Da kennen Sie mich aber schlecht. Aus mir schnitzen Sie keinen preußischen Holzkopf. Ich habe andere Pläne und ich werde sie in die Tat umsetzen. Ach ja, nebenbei studiere ich auch Medizin und Physik. Damit kann man wenigstens etwas anfangen. Ein Freund namens Karl Ludwig Wildenow bringt Alexander auf die Botanik, die Pflanzenkunde. So oft es geht, verbringt er jetzt seine Zeit im Botanischen Garten Berlins. Was ist das? Oryza sativa. Eine Reispflanze. Oryza sativa. Wie schön das klingt. Das erste exotische Gewächs, das Alexander zu Gesicht bekommt. Ein Reishalm. Er ist fasziniert. Es dauert nicht lange und er bezeichnet sich selbst als enthusiastischen Botaniker. Er sucht nach mehr Lesestoff und verschlingt bald alles, was er über die Pflanzenwelt, die Flora, ferne Länder finden kann. Ich durchlief alle Floren beider Indien, kaufte alle Rinden der Apotheken zusammen, verweilte mit unendlichem Wohlgefallen bei einem Reishalm in meinem Herbarium und gewöhnte mich, unbändige Wünsche nach weiten und unbekannten Dingen zu hegen. Genau wie Alexander sehnt sich auch Wildenow nach den Tropen. Er erzählt dem jungen Baron von seinem Plan zu einer abenteuerlichen Reise in entfernte Weltteile. Alexander will natürlich sofort mit. Welch großartige Vorstellung! Endlich weg aus dem tristen Preußen, über das große Meer fahren, fremde Länder bereisen, exotische Pflanzen und Tiere erforschen, Vulkane und geheimnisvolle Ruinen untergegangener Kulturen und. Doch leider wird daraus nichts. Der verwegene Plan bleibt ein unerfüllter Traum, zumindest für Wildenow. Ihm fehlt schlicht das Geld für so ein Unternehmen. Alexander ist darüber sehr betrübt, aber es lässt sich nicht ändern. Noch verfügt er über kein eigenes Vermögen. Also zurück nach Frankfurt an der Oder und weiter büffeln. Ein Jahr später, 1789. Alexander studiert jetzt in Göttingen an der damals besten deutschen Universität. Während er die Vorlesungen des berühmten Physikers Georg Christoph Lichtenberg besucht, bricht in Frankreich das Ancien Regime, die alte Regierung, zusammen. Am 14. Juni 1789 erstürmt das Pariser Volk die Bastille, eine schwer bewachte Gefängnisfestung. Es kommt zu blutigen Kämpfen mit den königlichen Soldaten. Die Leute sind außer sich vor Zorn. Sie haben die Nase voll vom Adel und ihrem König Ludwig XVI., der in Saus und Braus lebt, während sie sich kaum noch das tägliche Brot leisten können. Das feudale Machtgefüge gerät ins Wanken. In ganz Europa zittern die Könige und Fürsten vor dem französischen Volksaufstand. Wenn doch dieser Funke nur überspränge auf die deutschen Staaten. Ach, hinweg mit der alten Ordnung. Die Abschaffung des Feudalsystems und aller aristokratischen Vorurteile wird die Menschen endlich frei machen. Obwohl er als Baron selbst der Aristokratie, also der adligen Oberschicht, angehört, verachtet Alexander seinen eigenen Stand von Jahr zu Jahr mehr. Immer wieder wird er in seinem langen Leben gegen die von oben verordneten Zwänge aufbegehren und sich vehement für Menschenrechte und Gleichberechtigung einsetzen. Allerdings muss er bald feststellen, dass die Revolution in Frankreich grausame Züge annimmt. Anhänger von König und Kirche, adlige Priester, aber auch einfache Leute werden zu Tausenden hingerichtet. Mit der Guillotine, einem riesigen Fallbeil, das man auf öffentlichen Plätzen aufstellt. So verlieren nicht nur der gestürzte König Ludwig XVI. Und seine Gemahlin Marie Antoinette ihren Kopf, sondern auch der von Alexander bewunderte Antoine Laurent de Lavoisier, einer der Begründer der modernen Chemie. La Grande Terreur, die große Schreckenszeit, beginnt. Die mit so vielen Hoffnungen begonnene Revolution versinkt im Blut. Die Revolution frisst ihre Kinder. Eine neue Epoche bricht an. Die Hinrichtung des französischen Königs führt zu einer sofortigen Kriegserklärung praktisch aller europäischer Staaten an Frankreich. Die Revolutionsarmeen ziehen in den Kampf. Ein Mann betritt die Weltbühne, der in gewisser Weise zu einem Gegenspieler Alexanders werden wird. General Napoleon Bonaparte. Um den endgültigen Sieg davonzutragen, muss man rücksichtslos sein. Feuer! Napoleon Bonaparte wurde im selben Jahr wie Alexander geboren, 1769, auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika. Er ist ein genialer Stratege und als Feldherr überaus erfolgreich. Unter seinem Kommando lehren die französischen Truppen dem Gegner das Fürchten. Sie erringen einen Sieg nach dem anderen. Schon bald wird Napoleon durch einen Staatsstreich die Macht in Frankreich an sich reißen und, ohne es zu ahnen, die immer konkreter werdenden Reisepläne Alexanders gleich mehrfach durchkreuzen. Während in Paris die Revolution in vollem Gange ist, steht Alexander in Ostende, einem Hafen an der belgischen Nordseeküste. Es ist der Sommer 1790. Zum ersten Mal in seinem Leben sieht der junge, von Fernweh geplagte Baron das Meer. Das ist ein Schlüsselereignis. Also der Alexander ist jetzt 19, 20 Jahre alt, fast schon erwachsen. Und hat plötzlich die Chance, mit seinem großen Vorbild Georg Forster eine Reise zu machen. Forster ist selbst ein Weltreisender schon gewesen. Und die reisen nach London. Und nun steht dieser junge Alexander von Humboldt in Ostende zum ersten Mal am Meer. Und plötzlich kommen ihm die Tränen. Und er weiß selbst nicht, was mit ihm geschieht. Und er ist ganz angerührt. Und der arme Georg Forster ist ganz ratlos. Was ist mit dem Jungen los? Und dann reisen sie weiter nach London. Und in London, im Hafen, sieht Humboldt die Schiffe. Und es ist wieder, also ihm kommen die Tränen. Und plötzlich merkt er es, von einem Widerwillen erfüllt, überhaupt nach Preußen jemals nochmal zurückzukehren. Das heißt, da begreift er zum ersten Mal selbst, was im Zentrum seiner Gefühle eigentlich auch steht. Ich gehöre nicht nach Preußen. Dieses ganze bürgerliche Leben ekelt mich an. Ich sehne mich nach dem Fernen und Ungewissen, nach den Gefahren des Meeres, den Abenteuern. Er kehrt dann doch zurück, aber dieses Erlebnis in London ist sozusagen der Ausgangspunkt dafür, dass er über andere Pläne, über Alternativen, über Fluchtmöglichkeiten nachdenkt. Aber Flucht nicht im Sinne von einfach abhauen, sondern von sehr gut vorbereiteten Reisen. Sechs Jahre später. Alexander ist inzwischen Oberbergrat, also genau das, was er eigentlich nicht werden wollte, ein hoher Beamter des preußischen Königs, zuständig für den Bergbau. Doch nicht das Amt, sondern der Beruf des Bergbauingenieurs interessiert ihn. Und er ist sehr gut in seinem Job. Er schreibt wissenschaftliche Bücher, erfindet nützliche Gerätschaften wie eine Grubenlampe oder ein Atmungsgerät für verschüttete Bergleute und er verkehrt mit Berühmtheiten wie den Dichtern Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. Ich darf ihn wohl in seiner Art einzig nennen, denn ich habe niemanden gekannt, der mit einer so bestimmt gerichteten Tätigkeit eine solche Vielseitigkeit des Geistes verbände. Es ist inkalkulabel, was er noch für die Wissenschaft tun kann. Inkalkulabel. Unabsehbar. Goethe, der sich selbst viel mit Naturwissenschaften befasst, ist begeistert von dem jungen, vor Energie sprühenden Baron. Humboldt tummelt sich auf allen Wissensgebieten und versucht, die Natur als Ganzes, als Kosmos zu betrachten, statt mit den engen Scheuklappen des Spezialisten. Zweifellos steht ihm eine glänzende Karriere im Staatsdienst bevor. Doch Alexander hat seinen Entschluss, aus Preußen wegzugehen, niemals aufgegeben. Nicht für eine Sekunde. Ich bereite mich auf ein großes Ziel vor, eine Forschungsreise in die heißen Landstriche. Er arbeitet und lernt rund um die Uhr. Alles, was ihm auf dieser Reise nützlich sein könnte, bringt er sich mit eiserner Disziplin bei. Jeden Tag schreibt er Briefe an befreundete Wissenschaftler, betreibt physikalische und chemische Experimente, beschäftigt sich mit Mathematik und Geographie, Anatomie und Astronomie, besorgt sich die besten und teuersten Messinstrumente, die man für Geld kaufen kann. Ach ja, und er lernt nebenbei noch Spanisch. Ein echter Workaholic, der jede körperliche Anstrengung auf sich nimmt und auch nicht davor zurückscheut, sich bis über beide Ohren schmutzig zu machen. Er klettert hinab in die tiefsten Bergwerkschächte und hinauf auf die höchsten Gipfel der Alpen, nimmt Gesteinsproben, erstellt Höhenprofile und bestimmt die genaue Lage von Orten auf der Landkarte. Er gründet sogar eine Schule für Bergleute, die er aus eigenen Mitteln finanziert. Die erste freie Bildungseinrichtung für Arbeiter in der deutschen Geschichte. Jeder Junge über 12 kann sie kostenlos besuchen. Die Männer sollen lesen, schreiben und rechnen lernen. Sie sollen stolz sein auf ihre Arbeit. Und dann, im November 1796, stirbt Marie Elisabeth von Humboldt, die Mutter von Alexander und Wilhelm, nach langer Krankheit auf Schloss Tegel. Keiner der beiden Brüder nimmt an der Beerdigung teil. Sie hatten nie ein besonders gutes Verhältnis zu der kühlen Frau. In Alexanders späteren Aufzeichnungen findet man kaum ein Wort zu ihr. In Tegel habe ich den größten Teil dieses traurigen Lebens zugebracht. Unter Leuten, die mich liebten, mir wohlwollten und mit denen ich mir doch in keiner Empfindung begegnete. Durch den Tod der Mutter ist Alexander plötzlich reich. Steinreich. Nach heutigen Maßstäben Multimillionär. Ich habe so viel Geld, dass ich mir Nase, Mund und Ohren vergolden lassen kann. Sein lange gehegter Wunsch, Preußen und den von Kriegen erschütterten Kontinent zu verlassen, rückt schlagartig in greifbare Nähe. Wer oder was soll ihn jetzt noch hindern? Am 20. Dezember 1796 schreibt er voller Vorfreude an seinen guten Freund Karl Ludwig Wildenow in Berlin: Meine Reise ist unerschütterlich gewiss. Ich präpariere mich noch einige Jahre und sammle Instrumente. Dann geht es über Paris nach England und mit englischem Schiffe nach Westindien. Kurzerhand und zu allem entschlossen kündigt er seine Anstellung als Oberbergrat. Er will nach Westindien, nach Amerika. Nichts kann ihn jetzt mehr halten. Er fühlt sich frei. Endlich. Bonjour, Madame. Bonjour, Baron de Humboldt. Knapp zwei Jahre später, Paris im Jahr 1798. Ein kleines Hotel in der Rue Colombier. Hier hat sich Alexander, nachdem er für seine Reisevorbereitungen monatelang durch halb Europa gereist ist, einquartiert. Er ist in heller Vorfreude. All die Jahre des Träumens und Wartens und nun steht der große Tag kurz bevor. Die französische Regierung, das Direktorium, will eine neue Seeexpedition aussenden und er ist dabei. Auf zwei Korvetten nach Südamerika? Denn wie überall, wo er aufkreuzt, ist er auch in Paris schnell zum Liebling der wissenschaftlichen Kreise geworden. Inselwelt des stillen Ozeans nach Tasmanien und Madagaskar mit einem Wort. Um die ganze Welt. Ha, der Plan ist großartig, kühn und hätte es verdient, unter umsichtigerer Leitung ausgeführt zu werden. Die Sache hat einen Haken. Und der heißt Kapitän Nicolas Baudin. Die Expedition steht unter seinem Kommando. Baudin. Ich kann den Mann nicht ausstehen. Der Kerl ist kein Forscher, sondern ein geldgieriger Sklavenhändler, nach allem, was man so hört. Alexander ist ein entschiedener Gegner der Sklaverei. Das größte aller Übel. Wenigstens habe ich die Erlaubnis, mich jederzeit von der Expedition und Baudin zu trennen, wann und wo es mir beliebt. Und dann tritt ein ganz besonderer Mensch in Alexanders Leben. Vielmehr läuft er ihm über den Weg in eben diesem kleinen Hotel an der Rue Colombier. In diesem euphorischen Moment, in dem er glaubt, jetzt in wenigen Wochen beginnt diese Weltumsegelung, lebt er in einem kleinen Hotel in Paris und sieht abends manchmal einen anderen jungen Mann, der ein bisschen abgerissen aussieht und seltsam und so eine Botanisiertrommel um sich. Das ist so eine Blechhülle, in die die Botaniker ihre gesammelten Pflanzen stecken, bei sich trägt. Guten Abend. Verzeihen Sie, wenn ich Sie so unverwunden anspreche. Ja. Sind Sie Botaniker? Ja. Nein, eigentlich bin ich Arzt. Aber mein Herz habe ich an die Botanik verloren. Aimé Bonpland. Hoch erfreut. Alexander von Humboldt. Und natürlich kommen die dann ins Gespräch irgendwann, weil ihn das ja auch fasziniert. Und das ist ein junger Franzose, Aimé Bonpland. Der ist ausgebildeter Arzt, aber was ihn wirklich interessiert, ist die Botanik. Und der treibt sich in Paris rum, um in der Großstadt, in der, einer der größten Städte der Welt, die Pflanzen zu untersuchen, die in der Stadt da existieren. Und das fasziniert den Alexander. Also kurz, die kommen ins Gespräch, die mögen sich, die haben ähnlich gelagerte Interessen, wissenschaftlich, aber auch politisch, was die Revolution angeht. Und dann stellt sich raus, nach einigen Tagen plötzlich, dass auch Aimé Bonpland eingeladen ist, an dieser Expedition teilzunehmen. Was? Sie sind auch dabei? Ja, wenn das kein Zufall ist. Zufall? Nein. Nein, ich nenne es eine glückliche Fügung des Schicksals. Eine glückliche Fügung des Schicksals, durchaus. Denn Alexander und Aimé werden so ziemlich jeden Tag der kommenden 5 Jahre gemeinsam verbringen. Sie werden durch dick und dünn gehen und so manches halsbrecherische Abenteuer bestehen. Und sie werden zu Freunden auf Lebenszeit. Eine weitere Fügung des Schicksals erweist sich leider als weniger glücklich. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Hier, Monsieur Bonpland, lesen Sie das. Die englische Marine hat unter dem Kommando Lord Nelsons die französische Mittelmeerflotte vor der ägyptischen Küste angegriffen und im Hafen von Abikur versenkt. Napoleons Armee abgeschnitten. Man rechnet stündlich mit einer Kriegserklärung. Krieg. Immer wieder Krieg. Ist Ihnen klar, was das für uns bedeutet? Sie glauben, das hat Einfluss auf die Expedition? Ich fürchte, es wird keine Expedition geben. Alexanders Vorahnung bestätigt sich. Das Direktorium, die französische Regierung, beschließt, Baudins ziemlich kostspielige Entdeckungsfahrt auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Das Geld braucht man jetzt für andere Zwecke. Mit anderen Worten, wir sitzen fest. Die sind da in Paris völlig frustriert und ratlos und es ist Herbst und es wird allmählich kälter und die fragen sich, was machen wir jetzt? Und Humboldt beschließt ganz abenteuerlich, nach Nordafrika zu gehen, nach Tunesien, um irgendwie sich mal die Wüste anzugucken. Und im Hafen von Marseille werden die sozusagen verhaftet, in Schutz genommen, weil der Sultan von Tunis erklärt hat, er werde jedem Europäer die Ohren abschneiden, der sich da blicken lässt, wegen dieses Krieges gegen Ägypten. Und dann sind sie da in Südfrankreich und sie überlegen, dass eigentlich es ganz schön sein könnte, mal nach Spanien zu reisen, um diesen kalten Winter etwas erträglicher zu überstehen und auch sich das Land mal natürlich anzugucken, gleich alles zu messen, die Höhenlagen und die Gebirgszüge. Und dann geschieht natürlich in Spanien das, was Humboldt selbst das Wunder von Madrid nennt, der Augenblick, in dem plötzlich, unerwartet, ungeplant, alle seine Träume möglich werden. März 1799, die königliche Sommerresidenz von Aranjuez in der Nähe von Madrid. Don Mariano Luis de Urquijo, der gerade zum höchsten Minister des Landes ernannt worden war, führt einen leicht nervösen Alexander durch den prächtigen Palast, direkt zu König Karl IV. Und seiner Gemahlin, Königin Maria Amalia. Kommen Sie, Baron, man erwartet euch schon. Don Urquijo ist nur ein Jahr älter als Alexander, gerade mal 31, und doch einer der mächtigsten Männer Spaniens. Er hat seinen ganzen Einfluss spielen lassen, damit der König, der sich sonst lieber mit der Jagd beschäftigt, diesen jungen preußischen Baron mit dem lustigen Namen empfängt. Euer Majestät, Don Alejandro de Humboldt. Ah, Baron de Humboldt. Man hat mir schon viel von euch berichtet. Don Urquijo hat sich sehr für euch eingesetzt. Er hält euch für ein Genie. Eure königliche Majestät, es ist mir eine große Ehre, dass ihr mich so herzlich an eurem Hof empfangt. Das Genie betrifft, nun, da mag der verehrte Don Urquijo ein wenig zu meinen Gunsten übertrieben haben. Nein, nein, nur nicht so bescheiden. Es ist uns eine Ehre. Erzählt mir ein wenig von eurer Forschung. In glänzendem Spanisch, schon zahlt sich das jahrelange Lernen aus, berichtet Alexander dem König von seiner Arbeit und seinem Plan. Aber warum reist ihr nicht in unsere Kolonien? Jemanden wie euch könnten wir dort gut gebrauchen. Ihr könnt eure wissenschaftlichen Studien und Vermessungen durchführen, wo ihr wollt. Geht in die Silberminen und Bergwerke, vielleicht könnt ihr Verbesserungen veranlassen. Don Urquijo wird sich um die Formalitäten kümmern. Viel Glück, Baron de Urbald. Möge der Allmächtige euch behüten auf eurer großen Reise. Alexander glaubt zwar nicht an Gott, dennoch muss er sich eingestehen, dass das Ganze an ein Wunder grenzt. Der König von Spanien höchstpersönlich hatte ihm gerade den Vorschlag gemacht, auf direktem Weg in die spanischen Vizekönigreiche jenseits des Atlantik zu reisen. Plötzlich öffnet sich das Tor zur neuen Welt. Auf Anordnung König Karls IV. Stellt man dem Baron de Humboldt und seinem Sekretär, damit ist Aimé gemeint, einen Pass aus. Darin wird allen Untertanen Spaniens befohlen, den beiden bei ihrer Reise keine Schwierigkeiten zu bereiten und sie nach Kräften zu unterstützen. Sie dürfen sich im gesamten spanischen Hoheitsgebiet, das sich vom heutigen Kalifornien bis hinab nach Feuerland an der Südspitze Südamerikas erstreckt, frei bewegen. Niemals zuvor wurde so etwas einem Nicht-Spanier gestattet. Welch ein Glück ist mir eröffnet. Mir schwindelt der Kopf vor Freude. Ich gehe ab mit der spanischen Fregatte Pizarro. Wir landen vorher in den Kanaren und an der Küste Caracas in Südamerika. Welchen Schatz von Beobachtungen werde ich nun zu meinem Werke über die Konstruktion des Erdkörpers sammeln können? Alexander und Bonpland segeln vom spanischen Hafen La Coruña aus nach Südwesten, zu den Kanarischen Inseln vor Afrika. Bei Nacht und Nebel schlüpft das Schiff unbemerkt durch die britische Seeblockade und erreicht zwei Wochen später, am 19. Juni 1799, den Küstenort Santa Cruz. Hier auf Teneriffa bleiben Alexander und Aimé ein paar Tage Zeit, um schnell noch den Pico del Teide, den über 3700 Meter hohen Vulkan im Herzen der Insel, zu besteigen. nicht zum Vergnügen, sondern um Messungen vorzunehmen, wie sie es jeden Tag der kommenden 5 Jahre tun werden. Wenn man etwas Großes vorhat, Bonpland, muss man es gleich beginnen. Wollen Sie bis ganz nach oben? Was denken Sie? Selbstverständlich. Ich will doch in den Krater schauen. Ach so. Na gut. Sie sind noch tausende Kilometer von der neuen Welt entfernt. Und doch fühlen sich die beiden schon wie Weltreisende. Übrigens, Heimweh wird Alexander in den ganzen Jahren nie verspüren. Am 25. Juni 1799 sticht die Pizarro wieder in See. Unsere Überfahrt von Santa Cruz nach Cumaná, dem östlichen Hafen von Terra Firma, war so schön als je eine. Wir schnitten den Wendekreis am 27. Juni 1799. Unser Weg war derselbe, den seit Kolumbus' erster Reise alle Fahrzeuge nach den Antillen einschlagen. Alexander! Es ist bekannt, dass auf der Überfahrt die Matrosen fast keine Hand an die Segel zu legen brauchen. Der Passatwind weht beständig aus Nordost und... Alexander! Was ist? Alexander, kommen Sie an Deck! Schnell, das werden Sie nicht glauben. Fische. Ich meine, Fische, die fliegen. Fische, die fliegen? Fliegende Fische. Fliegende Fische. Fliegende Fische. Ich komme. Du liebe Güte. Er ist direkt auf meinen Füßen gelandet. Was für ein Prachtexemplar. Wir müssen ihn sofort untersuchen. Holen Sie das Zierbesteck. Schon unterwegs. Vom 22. Breitengrad an fanden wir die Meeresfläche mit fliegenden Fischen bedeckt. Sie schnellten sich 4, 5, ja 6 Meter in die Höhe. Ihre Schwimmblase nimmt über die Hälfte vom Körperinhalt des Tieres ein und trägt somit wahrscheinlich dazu bei, dass es so leicht ist. Hierzu später Notizen ausarbeiten. Seit unserem Eintritt in die heiße Zone wurden wir nicht müde, in jeder Nacht die Schönheit des südlichen Himmels zu bewundern. Wenn es einem Reisenden gestattet ist, von seinen persönlichen Empfindungen zu sprechen, so darf ich doch sagen, dass ich in dieser Nacht einen der Träume meiner frühesten Jugend in Erfüllung gehen sah. Etwas so Schönes habe ich noch nie gesehen. Mein lieber Bonpland, ich fürchte, wir müssen uns langsam an die Wunder gewöhnen. Sonst verlieren wir noch den Verstand. Nun, dann hätten wir immer noch unsere Herzen. Ein guter Mensch, dieser Bonpland. Niemals würde ich einen so treuen, tätigen und mutigen Freund wieder gefunden haben. Dann aber geschieht auf diesem Schiff etwas ziemlich Schlimmes. Es bricht eine schlimme Krankheit aus, rätselhaft für die damalige Zeit. Es sterben Passagiere, es ist eine Art Pest. Und Humboldt beschließt, nicht bis nach Kuba mit diesem Schiff zu reisen, um dieser Gefahr vielleicht doch noch zu entgehen, sondern bei einem Zwischenstopp an der venezolanischen Küste, also das, was heute Venezuela ist, an Land zu gehen und dieses verseuchte Schiff zu verlassen. So kommen sie nach Cumaná. Am 16. Juli 1799, knapp 4 Wochen nachdem Alexander und Aimé von Teneriffa aufgebrochen sind, erreicht die Pizarro die Küste des heutigen Venezuela, die neue Welt. Smaragdgrünes Wasser, ein leuchtender Strand und der blaueste Himmel, den man sich vorstellen kann. Bei Tagesanbruch lag eine grüne, malerische Küste vor uns. Die Berge von Neu-Andalusien begrenzten, halb von Wolken verschleiert, nach Süden den Horizont. Die Stadt Cumaná mit ihrem Schloss erschien zwischen Gruppen von Kokosbäumen. Um 9 Uhr morgens gingen wir im Hafen vor Anker. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Schiff herunterzukommen. Sie bringen uns endlich rüber ans Festland. Nach Kumanda. Das ist zu der Zeit ein staubiges und wahrscheinlich schmutziges Nest. Aber dort gehen sie an Land. Und dort beginnt eigentlich dann die große Amerikareise. Kaum hat er seinen Fuß auf den Strand gesetzt, zückt Alexander ein Thermometer und steckt es in den warmen Sand. 37 Grad. Er kann nicht anders. Schließlich ist er hier, um alles zu erforschen. Bon plan. Ich denke, wir können unsere Mäntel für eine Weile einmotten. Der Kapitän der Pizarro begleitet die beiden zum Gouverneur der Provinz, Don Vicente Emparan. Man zeigt ihm die Pässe, die man in Spanien auf Geheiß des Königs für sie ausgestellt hat. Und sie werden freundlich und zuvorkommend empfangen. Ihr und euer Sekretär könnt euch frei bewegen. Was immer ihr benötigt, lasst es mich wissen. Vielen Dank, Don Emparan. Wieso nennt er mich dauernd Sekretär? Habt ihr etwas nicht mitbekommen? Das erkläre ich Ihnen später. Kumaná. Das war der erste Ort, an dem ich ihn und seine Spuren gesucht habe. Ich bin von Caracas, wo ich lebte, nach Kumaná gefahren. Humboldt war von diesem Ort anhaltend sein Leben lang fasziniert, weil da waren alle diese Wunder sozusagen tagtäglich, stündlich auf dichtem Raum. Faustgroße Schmetterlinge, seltsame Schlangen, bunte Vögel, Papageien, die unentwegt kreischen und herumfliegen. Eine Krokodilart, die ein bisschen kleiner ist als die Krokodile. Pumas, die er als Tiger beschrieben hat. Also viele Tiere, die auch wissenschaftlich gar nicht klassifiziert waren. Dann die indianische Gesellschaft. Er hat dort die Indios zum ersten Mal kennengelernt und lieben gelernt sofort. Und die ihn offensichtlich auch, weil die haben ihn zu ihren Festen eingeladen und er hat mit denen auch gefeiert. Und also da war alles so fremdartig und so bunt und so die Neugier herausfordernd, dass er Tag und Nacht begeistert war. Du liebe Güte, was ist das? Eine Pflanze oder ein Tier? Es hat Tentakeln, die einen klebrigen Saft absondern. Und es frisst Fliegen. Faszinierend. Bon plan! Sehen Sie sich diesen Kaktus an! Ein Monstrum! Ich messe 1,54 Meter Umfang! Ich nehme nur schnell eine Probe! Die ersten Wochen in Südamerika versetzen Alexander und Aimé in einen regelrechten Rausch. Alles weckt ihre Neugier. Alles muss untersucht und erkundet werden. Jeden Tag absolvieren die beiden ihr umfangreiches Messprogramm. Ich werde Pflanzen und Tiere sammeln. Die Wärme, die Elastizität, den magnetischen und elektrischen Gehalt der Atmosphäre untersuchen, sie zerlegen, geografische Längen und Breiten bestimmen, Berge messen. Aber dies alles ist nicht Zweck meiner Reise. Mein eigentlicher, mein einziger Zweck ist, das Zusammen- und Ineinanderweben aller Naturkräfte zu untersuchen. Alles ist Wechselwirkung. Ein kühner Plan. Die Natur in einem einzigen großen Zusammenhang darstellen. Es entsteht eine Datensammlung, wie es sie noch nie gegeben hat. In den kommenden 5 Jahren werden die beiden Naturforscher allein mehr als 6000 Pflanzenarten einsammeln. Die Hälfte davon sind der Wissenschaft bislang völlig unbekannt. Es wird Jahre und Jahrzehnte dauern, bis das Material ausgewertet ist. Welche Farben der Vögel, der Fische, selbst der Krebse. Himmelblau und gelb. Wie die Narren laufen wir bis jetzt umher. Bonpland versichert, dass er von Sinnen kommen werde, wenn die Wunder nicht bald aufhören. Und ich fühle es. Ich fühle, dass ich hier glücklich sein werde. Damit soll Alexander recht behalten. Allerdings gibt es auch in diesem Paradies Orte, an denen es weniger idyllisch zugeht. Einer davon liegt direkt gegenüber seiner Herberge in Kumaná. Afrikanische Sklaven! Direkt aus dem Senegal! Gesund! Das Schlimmste in dieser Wunderwelt und das für ihn Entsetzliche ist das, was er morgens vom Fenster seines Hauses aus beobachten kann. Er schaut auf den Platz, auf dem regelmäßig der Sklavenmarkt stattfindet. Und das findet er natürlich das Abscheulichste überhaupt. mit Menschen zu handeln und sie dann sozusagen in einer Auktion zu verkaufen, damit die auf den Zuckerplantagen oder wo auch immer schuften, bis sie tot sind. Die zum Verkauf ausgesetzten Sklaven waren junge Leute von 15 bis 20 Jahren. Man lieferte ihnen jeden Morgen Kokosöl, um sich den Körper damit einzureiben und die Haut glänzend schwarz zu machen. Jeden Moment erschienen Käufer. Sie rissen ihnen den Mund auf, ganz wie es auf dem Pferdemarkt geschieht. Manch einer markiert seine Sklaven auch mit einem Glüheisen. Ein empörender Gedanke. Das ist aber auch der Ausgangspunkt für ihn, für einen lebenslangen Kampf gegen die Sklaverei. 40, 50 Jahre später schlägt er sich mit amerikanischen Präsidenten in Wahlkämpfen herum, um gegen die Sklaverei in den USA zu kämpfen. Das hält er für den größten Skandal seiner ganzen Epoche. Etwa einen Monat, nachdem sie in Cumaná gelandet sind, unternehmen Alexander und Aimé Ausflüge ins weitere Umland. Mit einem kleinen Boot setzen sie über den Golf von Cariaco zur Halbinsel Araya. Hier begegnen ihnen die ersten frei lebenden Indianer. Sie besuchen die Salzfelder, sogenannte Salinen, wodurch Verdunstung Meersalz gewonnen wird, und die Tabakplantagen in den Bergen. Als wir flussabwärts an die Pflanzungen oder Charras kamen, sahen wir Freudenfeuer, die Sklaven angezündet hatten. Leichter gekräuselter Rauch stieg zu den Gipfeln der Palmen auf und gab der Mondscheibe einen rötlichen Schein. Denken Sie wirklich, wir sollten dorthin gehen? Vielleicht fühlen Sie sich von uns gestört. Seien Sie nicht so ein Angsthase, Bonpland. Sie werden schon nicht aufgefressen. Es sind Menschen wie Sie und ich. Sie feiern. Na los, kommen Sie! Ich soll ja später nicht sagen, ich hätte ihn nicht gewarnt. Es war Sonntagnacht und die Sklaven tanzten zur rauschenden, eintönigen Musik einer Gitarre. Nachdem er die Woche über hart gearbeitet, tanzt und musiziert der Sklave am Feiertage dennoch lieber, als dass er ausschläft. Hüten wir uns, über diese Sorglosigkeit hart zu urteilen, wird ja doch dadurch ein Leben voller Entbehrung und Schmerz versüßt. Alexander geht auf die Menschen zu. Er behandelt jedermann mit dem gleichen Respekt, egal ob der König von Spanien oder ein Sklave vor ihm steht. Diese Offenheit wird ihm stets die Herzen der Menschen erschließen. Er kommt nicht als Eroberer und Unterdrücker, wie so viele vor ihm, sondern als friedlicher Entdecker, ein von der Wissenschaft legitimierter Abenteurer. Er hat den tiefen Wunsch, die Geheimnisse der Natur zu enträtseln, ohne sie dabei zu zerstören. Viele seiner Ansichten sind heute aktueller denn je. Er wäre wahrscheinlich der berühmteste Umweltschützer unserer Zeit, würde er heute leben. Die Natur muss gefühlt werden. Wer nur sieht und abstrahiert, kann ein ganzes Menschenalter im Lebensgedränge der glühenden Tropenwelt Pflanzen und Tiere zergliedern. Er wird die Natur zu beschreiben glauben, ihr selbst aber ewig fremd sein. Das höchste Ziel aller Naturbetrachtung kann nur erreicht werden durch klare Erkenntnis unserer eigenen Natur. Der Mensch muss sich selbst erkennen und verstehen, welche Auswirkung sein Handeln auf die Welt hat. Ist der Mensch die Krone der Schöpfung oder ist er nur ein Teil der Natur, der glaubt, alles beherrschen zu können? In dieser überwältigenden, alles verschlingenden Wildnis findet Alexander seine Antwort. Der Boden ist dicht bedeckt mit Gewächsen. Ein wirres Getöne dringt aus jedem Busch, aus faulen Baumstämmen, aus den Felsspalten. Eidechsen, Tausendfüßler, Cäcilien graben überall ihre Gänge. Krokodile und Boas sind die Herren des Stroms. Der Jaguar, der Tapir und die Affen streifen durch den Wald ohne Furcht und ohne Gefahr. Sie hausen hier wie auf ihrem angestammten Erbe. Dieser Anblick der lebendigen Natur, in der der Mensch nichts ist, hat etwas Befremdendes und Tristes. Viele seiner Gedanken werden ein paar Jahrzehnte später ihr Echo bei Charles Darwin, einem großen Anhänger Humboldts, finden und damit indirekt zur Evolutionstheorie führen. Dass der Mensch vom Affen abstammt, kann Alexander natürlich noch nicht wissen. Aber vielleicht kommt ihm in diesen Tagen, während sie nach Süden ins Innere des Kontinents wandern, erstmals die Idee zu seinem großen Werk über den Kosmos, welches er später in jahrzehntelanger Arbeit schaffen wird. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass er mit ganz anderen, dringenderen Problemen konfrontiert wird. Die Natur zu fühlen ist nicht immer ein Vergnügen. Au, verdammte kleine Blutsauger, man kann nicht einen Finger hervorstecken. Schon hocken sie zu Tausenden drauf und schlagen sich die Bäuche voll. Verschwindet! Ihr Gezeter wird sie wohl kaum verjagen, mein lieber Bonpland. Finden Sie sich damit ab. Hier, Senor Bonpland, wickeln Sie dieses Tuch um Ihre Hand. Es wird Sie ein wenig abhalten. Gracias, Senor Pino. De nada. Zusammen mit Carlos del Pino, einem naturkundigen Indio aus dem Volk der Guaycari, und dem schweigsamen José de la Cruz, Sohn eines Spaniers und einer schwarzen Sklavin, dringen Alexander und Aimé tiefer in den Dschungel vor. Sie wollen die christlichen Missionen und die dort lebenden Chaimas-Indianer besuchen. Unterwegs erzählt ihnen Carlos del Pino von einer riesigen Höhle, die ganz in der Nähe liegt, die sagenumwobene Cueva del Guacharo. Dort leben die Nachtvögel. Sie kommen nur nachts hervor, direkt aus dem Bauch der Erde. Wie weit ist es bis zu dieser Cueva del Guacharo? Ein halber Tagesmarsch vielleicht. Können Sie uns hinführen? Ja, aber es heißt, es gebe dort Geister. Das wollte er natürlich sofort kennenlernen. Es ist die Guacharo-Höhle, benannt nach dem Vogel, der dort lebt. Es sind Zehntausende von Vögeln, die in dieser Höhle leben, der Guacharo heißt. Und in dieser etwa 10 Kilometer tiefen Höhle eben zu Tausenden, zu Zehntausenden lebt. Und aber nachts verlassen diese Vögel in großen Schwärmen die Höhle, um dann im Urwald Futter zu suchen. Das hat ihn natürlich sehr fasziniert. Der Guacharo, die Chaimas nennen ihn den Fettvogel, hat die Größe unserer Hühner, die Stimme der Ziegenmelker und die Gestalt der geierartigen Vögel. Sein Gefieder ist dunkel, graublau mit kleinen schwarzen Streifen und Tupfen. Ihre Augen können das Tageslicht nicht ertragen. Er ist so ziemlich der einzige körnerfressende Nachtvogel, den wir bis jetzt kennen. Oh! Mon Dieu! Sind Sie sicher, dass die nur Körner fressen? Ganz schön groß, die Biester. Gemeinsam mit Del Pino gehen Alexander und Aimé weit in die gewaltige Cueva del Guacharo hinein. Weiter als je ein Mensch zuvor. Die Indios, die einmal im Jahr im vorderen Bereich der Höhle Fetternte halten, indem sie Jungvögel mit Stangen aus den Nestern holen, schlachten und ihr Bauchfett über dem Feuer abschmelzen, wagen sich nicht dorthin, wo weder Cis, die Sonne, noch Nana, der Mond, hineinscheinen. Es kommt mir vor, als betreten wir die griechische Unterwelt. Spüren Sie das, Bonpland? Dieses Kribbeln? Mhm. Das könnte mit den Schaben zu tun haben, die gerade an ihrem Bein hinaufklettern. Huch! Wie tief mag die Höhle sein? Das wissen nur die Ahnen. Also, ihr Kakerlaken, ihr lasst mich in Ruhe, ich lass euch in Ruhe. Du liebe Güte! Sehen Sie sich das an! Pflanzen! Unglaublich! Inmitten dieser ewigen Dunkelheit! Nein. Die Samen im Vogelmist treiben aus. Oh, hier! Dieser Stängel reicht mir bis zum Knie. Und er hat dann begriffen, dass dieses ganze Höhlensystem eigentlich etwas ist. Er hatte nicht den Begriff, wir würden sagen, ein ökologisches System. Aber er hat den Zusammenhang alles dessen, was dort lebte, und die gegenseitige Abhängigkeit begriffen. Also zum Beispiel die Vögel essen Früchte draußen und scheiden die in der Höhle aus, sodass in der Höhle, obwohl es fast kein Licht mehr gibt, und wenn man tief drin ist, gibt es überhaupt kein Licht mehr, immer noch Pflanzen wachsen. Es gibt ein kleines Flüsschen, was dort aus der Höhle fließt. Und diese Pflanzen verändern aber ihre Gestalt und ihre Farbe und ihre Form. Und da entsteht durch diese Vögel ein ganzes Biotop. Da gibt es Mäuse, die sind auch blind geworden inzwischen, die auch von den Abfällen der Vögel sich ernähren und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig ist es ein magischer Ort für die Indios, weil die glauben, dass dort die Seelen ihrer Ahnen sich aufhalten und die natürlich auch versuchen, das Eindringen in diese Welt irgendwie zu verhindern. Wir sollten jetzt gehen, bevor die Chaimas bemerken, dass wir hier sind. Das könnte sonst Schwierigkeiten geben. Und ich muss sagen, ich war sehr, als ich diese Höhle besuchte, auch sehr beeindruckt, weil das ist ein Ort, der sich nicht verändert hat in 200 Jahren, in dem alles noch so ist, wie es damals war. Und ich habe, glaube ich, sogar etwas erlebt, was er nicht erlebt hat. Denn er musste abends wieder weiterreisen ins Kloster. Aber wir haben dort die Nacht verbracht. Und ich habe gegen Morgen wirklich beim ersten Tageslicht die Rückkehr der Vögel aus dem Dschungel erlebt. Das ist wirklich ein eindrucksvolles Bild, wenn Zehntausende dieser Vögel kreischend und schreiend, die haben so einen ganz trockenen, sehr irgendwie aggressiven Ton auch. Und wenn die das zu Tausenden machen, ist das ein ungeheures Geräusch. Da also zurückkehren und sich für den Tag in die Dunkelheit ihrer Höhle wieder begeben. Der Turku. Der Turku? Mein Freund? Ja, ein feiner ist der Turku. Ein feiner. Ein halbes Jahr später, im April des Jahres 1800. Langsam gleitet das knapp 12 Meter lange Segelkanu über die schlammigen Fluten des Orinoco. Der Fluss ist hier an manchen Stellen über 10 Kilometer breit. Wie ein Spielzeug wirkt das mit Kisten voller Gesteins- und Pflanzenproben und Käfigen voll mit exotischen Tieren beladene Boot vor der Kulisse des dampfenden Regenwaldes. Eine Handvoll Männer inmitten einer endlosen und gefährlichen Wildnis. Wir sind hier von Tigern und Krokodilen umgeben, die sich gar nicht genieren und einen weißen sowie einen schwarzen Mann für einen gleich guten Bissen halten. Während in der zivilisierten Welt ein neues Jahrhundert angebrochen ist, steht hier in den immergrünen, undurchdringlichen Weiten des Dschungels die Zeit still. Alexander und Aimé sind jetzt viele hundert Kilometer von der Küste entfernt, tief im Landesinneren, auf der Suche nach den geheimnisumwitterten Quellen des Orinoco. 50 Jahre zuvor, 1754, hatte es schon einmal eine Expedition dorthin gegeben. Von den 325 Männern, die daran teilnahmen, kehrten nur 13 lebend zurück, ohne auch nur in die Nähe der Quelle gekommen zu sein. Doch das kann die unerschrockenen Forscher nicht einschüchtern. Meile um Meile kämpfen sie sich voran, trotzen Hunger, Durst und den gierigen Moskitos, die in schwarzen Wolken über dem Fluss kreisen und sich zu Tausenden über sie hermachen. Selbst als Aimé Bonpland schwer an Malaria erkrankt, kehren Sie nicht um. Mischen Sie den Honig und die China-Rinde. Honig und China-Rinde, ja. Der Arzt behandelt sich selbst und wird wieder halbwegs gesund. Alexander, der als Kind immer so kränklich war, scheint wundersamerweise gegen jede Tropenkrankheit immun zu sein. Nachdem sich Aimé einige Tage erholt hat, geht die Reise weiter, Richtung Äquator, in das grüne Herz des Kontinents. Jenseits der großen Wasserfälle von Maipures am oberen Orinoco finden sich nur noch wenige Siedlungen. Hauptsächlich christliche Missionsstationen, in denen zum Teil höchst zweifelhafte Mönche ihren Dienst an den Indianern verrichten. Was steht hier so faul herum? Wollt ihr in der Hölle schmoren? Die Arbeit, ihr gottlosen Tagediener! Die Missionare waren die absoluten, uneingeschränkten Herren über alles. Die haben bestimmt, wann die Leute schlafen, wann sie arbeiten, wann sie aufstehen, was sie essen, wer wen heiratet. wer wo lebt, welche Kleidung man trägt. Das war ein wirkliches Terrorregime im Sinne der Christianisierung. Und Humboldt hat das sehr genau natürlich durchschaut und hat es beschrieben und hat es dann auch in seinen Büchern öffentlich kritisiert und dargestellt. Das Unglück der Indios in den Missionen besteht darin, dass er Sklave des Paters ist. Unter dem Anschein, ihnen Gutes zu tun, nimmt man den Indios gewaltsam ihren Besitz weg und macht sie glauben, es sei eine Sünde, sich darüber zu beklagen. Es geht ihnen wie den Afrikanern. Werden sie nicht gerade totgeschlagen, heißt es, es gehe ihnen gut. Unmoralisches Mönchsgesindel. Das wird euch lehren, die Gebote Gottes zu Alexander und Aimé verabscheuen den Umgang der Missionare mit den Ureinwohnern. Sie werden sich später bei den spanischen Verwaltern darüber beschweren und fordern, dass man die Mönche und ihr Treiben stärker kontrolliert. Mit ihrer Kritik machen sich die Naturforscher in kirchlichen Kreisen bald viele Feinde. Doch das kümmert Alexander herzlich wenig. Er begreift schnell, wie hoch entwickelt diese geheimnisvollen Kulturen Südamerikas eigentlich sind. Er hat gleichzeitig aber diese Indios, und das ist eine großartige Begabung von ihm gewesen. Er hat sie nicht nur jetzt als Opfer dieses Regimes gesehen, sondern er hat auch die, sozusagen die Größe, die vielleicht schon auch teilweise untergegangene Größe dieser Kulturen erkannt. Und er hat sich mit den Sprachen beschäftigt. Er war dann plötzlich Sprachforscher und hat begriffen, dass zum Beispiel die indianischen Sprachen genauso komplex sind wie europäische Sprachen. Also dass auch da das Vorurteil sozusagen der Überlegenheit absolut nicht zutrifft. Und er hat diese Leute gemocht. Und ich glaube, ein Teil des Ruhms, den er heute in Lateinamerika hat, kommt wiederum von den Nachfahren der Indios, die genau wissen, wie er über sie geschrieben hat und wie er sie gesehen hat. Eines Abends legen sie am Ufer an und schlagen ein Nachtlager auf. Dicht gedrängt sitzen die Männer um das Feuer, essen Leguanfleisch und blicken wachsam in die herandrängende Dunkelheit des Dschungels. Über ihren Köpfen schießen riesige Vampirfledermäuse durch die Luft. Toko, der Expeditionshund, eine riesige Dogge, die sie seit Kumaná begleitet, hasst die Blutsauger. Ständig fallen sie ihn an und beißen ihn in Rücken und Schnauze. Doch jetzt wittert er etwas anderes. Etwas Größeres. Hey, was hat er? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Schlange. Bleiben Sie still und bewegen Sie sich nicht. Wo ist eigentlich Alexander? Erst jetzt fällt Aimé und den anderen auf, Alexander? Dass Alexander nicht mit ihnen am Feuer sitzt. Alexander? Alexander! Vor Schreck erstarrt, sieht sich Alexander einer riesigen Raubkatze gegenüber. Schimmernde große Augen blitzen ihn aus dem dichten Blattwerk an. Die Muskeln unter dem goldgefleckten Fell spannen sich bedrohlich. Deutlich kann er den Raubtiergestank riechen. Jetzt nur keinen Fehler machen. Es könnte der letzte sein. Ich glaube, nie einen größeren Tiger gesehen zu haben. Die gut 100 Kilo schwere Raubkatze fixiert ihn, wägt ab, ob der Zweibeiner eine Gefahr darstellt. Wohl eher, ob ich mich als Beute eigne. Mensch und Tier starren sich eine Weile an, ohne dass etwas passiert. Oh Gott. Dann trifft Alexander eine Entscheidung, die einzig richtige. Er geht rückwärts, ganz langsam, ohne sich umzudrehen oder hektische Bewegungen zu machen. Schritt für Schritt. Er hat Glück. Der Jaguar verschwindet lautlos in der Nacht. Er hat wohl schon gefressen oder einfach keinen Appetit auf einen von Mückenstichen übersäten preußischen Baron. Später erinnert sich Alexander in seinem Tagebuch: Ich war bei aller großen Gefahr in einer völligen Ergebung, dem Schicksal mich überlassend. Ich besinne mich deutlich, dass mein inneres Gefühl mir zurief, nicht feige, denn nun ist es aus mit dir. Solche Anekdoten sammelt er reichlich. Er weiß, seine Freunde in Europa, sein Bruder und die Besucher der intellektuellen Salons werden ihm an den Lippen hängen, wenn er diese Geschichten später lebhaft und vielleicht ein bisschen ausgeschmückt zum Besten gibt. Und genau so kommt es. Viele der Briefe, die er während der fünfjährigen Reise durch Südamerika schreibt, landen in den Zeitungen. Alexander von Humboldt macht Schlagzeilen. Er wird berühmt, lange bevor er zurückkehrt. Nicht nur in Berlin und Preußen, sondern in ganz Europa und sogar in den noch jungen Vereinigten Staaten von Amerika. Ausgerechnet sein Bruder Wilhelm, der früher nichts von Alexanders Reiseplänen wissen wollte, kurbelt jetzt die Humboldtsche PR-Maschine kräftig an. Ein wahrhaftiger Tiger? Oh mein Gott, wie aufregend. Ja, er ist nur ganz knapp mit dem Leben davon gekommen. Der Expeditionshund, eine riesige Dogge, hatte weniger Glück. Was ist passiert? Haben die Tiger ihn geholt? Vielleicht waren es auch die Krokodile. Oder eine Würgeschlange. Hoffentlich passiert ihm nur nichts in dieser gottverlassenen Wildnis. Meine Gnädigste, mein Bruder kann sehr gut auf sich selbst aufpassen. Und er hat diesen Franzosen bei sich, diesen Bonplan. Der scheint mir ein ganz anständiger und tüchtiger Mensch zu sein. Alexander gebrauchte die Vokabel unerschrocken. Alexander! Bonplan! Das ist Irrsinn! Bonplan! Die Krokodile! Das Segelkanu wird auf die Seite geworfen. Männer, Tiere und Kisten fallen in das aufgepeitschte braune Wasser des Orinoco. Beherzt schwimmt Aimé zu Alexander, bekommt ihn in letzter Sekunde zu fassen und zieht ihn an sich. Tatsächlich gelingt es ihm unter größter Anstrengung, den nach Luft ringenden Freund auf seinem Rücken zum Ufer zu bringen. Auch Carlos Del Pino, José de la Cruz und die anderen Männer kommen mit dem Schrecken davon. Der Orinoco hat sie verschont. Mein Gott, die Aufzeichnung! Die Proben! Danke, Bonplan. Sie haben mir das Leben gerettet. Ach, keine Ursache. Gern geschehen. Was? Wie bitte? Bonplan rettet Humboldt ans Ufer, während die Besatzung des Bootes es irgendwie schafft, das Boot zu retten. Also er wird gerettet, die meisten Bücher werden gerettet und so geht das Abenteuer gut aus. Nur eines von vielen, die Alexander von Humboldt und sein treuer Gefährte Aimé Bonplan in diesen aufregenden Jahren zwischen 1799 und 1804 erleben. Einmal schluckt Alexander das todbringende Pfeilgift Curare, mit dem die Indios auf die Jagd gehen. Es ist ungefährlich. Nur um zu beweisen, dass es harmlos ist, solange es nicht direkt mit Blut in Kontakt kommt. Ein anderes Mal lässt er sich mit elektrischen Schlägen riesiger Zitterale malträtieren, um mehr über die Geheimnisse des Galvanismus, der sogenannten Tierelektrizität, zu erfahren. Das tut weh. Das ist faszinierend. Gleich nochmal. Sind Sie sicher? Her mit dem Aal. Wenn es um die Wissenschaft geht, ist Alexander nicht zimperlich. Jeden Tag sammeln sie neue Informationen. Stück für Stück entsteht die erste präzise Landkarte von dem riesigen Gebiet zwischen der Karibikküste Venezuelas und der heutigen Grenze zu Brasilien. Und dann finden die beiden Naturforscher etwas heraus, was bisher als völlig undenkbar, als eine geografische Monstrosität galt. Zwischen dem Flusssystem des Orinoco und dem Amazonas gibt es eine natürliche Verbindung. Eine unscheinbare Gabelteilung im tiefsten Urwald. Ein wahrhaft imponierender Anblick. Imponieren? Ich weiß nicht. Sieht für mich aus wie jede andere Flussgabelung. Geben Sie mir das Senkblei. Ich will die Wassertiefe messen. Die Wasserscheide zwischen beiden Flussnetzen liegt so tief, dass man den Orinoco hinauf über den Nebenfluss Casiquiare in den Rio Negro fahren kann, der wiederum viele hundert Kilometer südöstlich in den mächtigen Amazonas mündet. Eine wissenschaftliche Sensation. Die Quelle des Orinoco finden die beiden allerdings nicht. Schließlich haben sie genug vom Dschungel. Sie kehren zurück an die Küste. Von Nueva Barcelona aus segeln sie quer durch die Karibik nach Kuba und dann im März 1801 setzen sie nach Kolumbien über. Dort wollen sie von der Stadt Cartagena aus das Hochgebirge der Anden erklimmen, hinein in die Krater der Nevados, der schneebedeckten Vulkane und hinauf auf den damals als höchsten Berg der Welt geltenden Chimborazo. Der Chimborazo ist wirklich ein magischer Berg, auch heute noch. Und Humboldt wollte diesen Berg natürlich besteigen. Er wollte der Mensch sein, der so hoch war wie noch nie irgendjemand auf der Welt. Wir befinden uns exakt 5920 Meter über dem Meeresspiegel. Dass Sie noch das Barometer ablesen können? Ich sehe eigentlich gar nichts. Dieser verdammte Nebel ist so dick wie Milch. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass meine Augenlider festgefroren sind. Ach, Bonpland. Die sind dann da hoch in die Schneeregionen rein und ohne jede Ausrüstung. Die sind da in ihren preußischen Stiefeln und in dem preußischen Rock da hochgestapft. Und dann kamen diese Symptome, die ich auch erlebt habe mit meinen Reisegenossen auch. Wir sind ja auch auf den Chimborazo genau unter denselben Bedingungen, also ohne jede Ausrüstung, ohne alles hochgestiegen. Das fängt an, je nachdem, mit Nasenbluten, mit Zahnfleischbluten, mit Schwindelgefühlen, mit Herzrasen, je höher man steigt. Und das sind alles Symptome, die er auch beschrieben hat. Die Indios wollen nicht weitergehen. Sie sagen, es sei zu gefährlich. Die sind mir zu bequem. Und Sie? Bonpland? Wollen Sie aber lieber hier warten? Denn ich klettere auf diesen Gipfel. Ich bin noch nicht den ganzen Weg von Tegel hierher gekommen, um jetzt umzukehren. Wir warten, damit Sie den ganzen Ruhm für sich allein haben. Langsam sollten Sie mich besser kennen. Sie würden einen guten Preußen abgeben, lieber Emmy. So stur und zäh, wie Sie sind. Er ist aber nicht auf den Gipfel des Chimborazo gekommen, weil, das kann man auch nachvollziehen heute noch, man kommt da ungefähr bei 5800 Metern Höhe an eine tiefe Schlucht, die ist unüberwindlich. Da war es für sie zu Ende. Um auch nur einen Bruchteil der Abenteuer von Alexander und Aimé zu erzählen, bräuchte man wahrscheinlich Tage. Allein der Reisebericht, den er später unter dem Titel »Reise in die Equinoctial-Gegenden des neuen Kontinents« auf eigene Kosten drucken lässt, umfasst tausende Seiten. 34 Bände. Das teuerste und aufwendigste privat finanzierte Reisewerk aller Zeiten. Es wird sein gesamtes Vermögen auffressen. Doch Geld ist ihm egal. Ihn interessiert einzig die Wissenschaft. Und das Abenteuer. Aber das Abenteuer nicht einfach nur als Abenteuer, sondern nochmal ausgestattet mit wissenschaftlichen Zielen, mit dieser Neugier, etwas von der Welt zu verstehen, was bisher unklar ist. Die Welt so anzugucken, dass man Zusammenhänge neu versteht, in der Natur, aber auch im Leben der Menschen, um sozusagen zum Fortschritt der Menschheit, zur Aufklärung beizutragen. Denn das war der eigentliche Impuls Alexanders. Er wollte das Wissen über die Welt vergrößern und damit auch die Chance, die Welt besser zu machen, als sie ist. Der Mensch, Bonpland, der Mensch muss das Gute und Große wollen. Ja, ich weiß. Und das Übrige hängt vom Schicksal ab. Ich würde mich schon über ein anständiges Bett freuen. Sie werden diese Strapazen noch vermissen, wenn Sie dereinst gut situiert in Ihrem Pariser Garten sitzen und das Rheuma sie langsam zur Erde beugt, dann werden sie sagen, was gäbe ich um einen Tag am Ende der Welt mit diesem verrückten Humboldt? Es besteht eine winzige Wahrscheinlichkeit, dass sie recht behalten, wenn uns nicht vorher diese Moskitos auffressen. Ach, Emmy, was würde ich nur ohne sie machen? Vermutlich dasselbe, was sie gerade tun. Vermutlich. Aber ohne sie wäre es nur halb so schön. Ich glaube, dass Humboldt nicht mit den konkreten Ergebnissen seiner Forschung so bedeutend ist für die Wissenschaftsgeschichte, sondern mehr durch die Inspiration, die er gegeben hat, jüngeren Forschern und als Vorbild und mit seinen Methoden des Forschens. Also zum Beispiel hat Darwin, der eine Generation ungefähr jünger war als er, später geschrieben, ich habe Humboldt immer bewundert, aber jetzt, nämlich nach seiner eigenen, Darwins eigener Reise, vergöttere ich ihn. Ideen können nur nützen, wenn sie in vielen Köpfen lebendig werden. Ein Motto, dem Alexander von Humboldt Zeit seines Lebens gefolgt ist. Und dieses Leben war lang und aufregend. Man könnte sagen, ein gelungenes Leben. Geboren 1769 werde ich eine Welt verlassen, die ich durch 1000 unfruchtbare Versuche verwirrt habe, um sie zu verbessern. Schreibt Alexander von Humboldt im Jahr 1851 an seinen Freund Bonpland. Humboldt ist nun über 80 Jahre alt. Jetzt bin ich ein an den Höfen zahm gewordener Waldmensch vom Orinoco. Immer noch arbeitet er viel, verfasst jeden Tag in seinem Bibliothekszimmer in Berlin Briefe in die ganze Welt. Sein Bruder und die meisten seiner Freunde sind schon gestorben. Nur Bonpland lebt noch, weit weg, in Argentinien. Er hatte Europa 1816 endgültig verlassen. Was das Fertigwerden betrifft, ach, mein Freund, man wird nie fertig. Der alte Forscher weiß, er konnte nur einen winzigen Bruchteil dessen erforschen, was die Welt ausmacht, was sie bewegt und sie zusammenhält. Doch er ist zufrieden. Er hat seinen Traum gelebt. Herr Baron? Ja? Herr Baron, die jungen Herren von der Universität Göttingen sind eingetroffen. Schon? Na dann, immer reinspaziert. Zur Märchenstunde des urweltlichen Greises. Bis zu seinem Tod empfängt der weltberühmte Naturforscher Besuch. Oft erzählt er von seinen Abenteuern mit Bonpland. Die Menschen verehren ihn, überall auf der Welt, bis heute. Freunde von mir in Lateinamerika erzählen mit Schmunzeln, dass sie als Kinder in der Schule gelernt haben, in der Grundschule, dass dieser Alexander von Humboldt damals kam, um allen unseren Steinen und Pflanzen und Tieren ihre Namen zu geben. Also der ist ein ganz großes Format. Und der ist es aber bei nüchternerer Betrachtung deshalb, weil er an diesem Befreiungsprozess Lateinamerikas Spanien gegenüber entscheidend teilgenommen hat und nicht jetzt als Kämpfer oder als Revolutionär, sondern durch die Beschreibung, durch die präzise Beschreibung dieser spätkolonialen Welt und ihrer Skandale und ihrer Unerträglichkeiten, hat er den dortigen Menschen, die gegen Spanien aufbegehrten, sozusagen die Argumente geliefert. Und Simón Bolívar, der sozusagen der große Anführer dieser Befreiungsbewegung gegenüber Spanien war, hat gesagt, Humboldt ist der zweite Entdecker Amerikas nach Kolumbus, aber er ist der eigentliche Entdecker. Am 6. Mai 1859 stirbt Alexander von Humboldt im hohen Alter von 89 Jahren an einer schweren Grippe. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Tod seines Freundes Aimé Bonpland. Der zukünftige deutsche Kaiser Wilhelm I. gibt ihm das letzte Geleit. Zehntausende folgen dem Sarg auf dem Trauerzug durch Berlin. Die Welt nimmt Abschied vom größten Naturforscher und Humanisten seiner Zeit. Man beerdigt Alexander neben seinem Bruder Wilhelm auf dem Familienfriedhof von Schloss Tegel, dort, wo einst alles begonnen hat. Ich werde auf einem Schiff über das Meer fahren, von grünen Bergen auf die Südsee hinabblicken, wie Vasco Núñez de Balboa, und Abenteuer erleben wie James Cook. Ich werde reisen bis ans Ende der Welt. Träum weiter, Alexander. Du wirst schon sehen. Eines Tages wird sich dieser Traum erfüllen. Ich weiß es genau. Eines Tages wird sich dieser Traum erfüllen. Ich weiß es genau. Auf Wiederhören bei Audible.